Bei der Aufnahme in die Kammer wurde als Wertmaßstab festgelegt, dass nur diejenigen Künstler zurückgewiesen werden sollten, deren Wirken für Kunst, Künstlerschaft und Volk hemmend oder schädlich war. Die Kammer wird 30.000 bis 40.000 Mitglieder umfassen. Das Dritte Reich denkt viel zu groß von Kunst und Künstlern, um deren Wohlergehen dem Zufall zu überlassen. Vielmehr soll die Zukunft auch der Künstlerschaft eine gesicherte Stellung im Wirtschaftsleben der Nation bringen. Dazu ist notwendig, dass einmal der Künstler zum Volk zurückfindet, dass seine Kunst wieder volkstümlich wird. Denn die vergangenen Jahrzehnte haben in steigendem Maße den Künstler isoliert und eine ateliermäßige Befangenheit geschaffen, die in dem Pur-La-Standpunkt der Künstler zum Ausdruck kam und die große Kluft zwischen Künstler und Volk verursacht hat.